Herzlich willkommen beim Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, wie ich immer anfange. Heute zum allerersten Mal live und in, ja, Farbe ist es ja nicht wirklich, ist ja kein Bild. Ich bin heute nicht alleine, sondern wie es inzwischen schon fast Tradition ist, immer mit einem Gast und diesmal mit meiner Freundin, der lieben Kathi. Hallo! Ich hoffe, dass man sie jetzt gehört hat. Wir müssen nämlich das Mikrofon tatsächlich ein bisschen rumreichen, was ein bisschen unpraktisch ist, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ich möchte erstmal für alle, die mein Projekt nicht kennen, eine kleine Vorstellung machen. Was mache ich eigentlich bei Nerd, Nerd, Nerd? Das ist grob eigentlich ein Zusammenschluss aus so drei Themenbereichen, größtenteils über Comics, dann über Filme und wir haben auch noch einen dedizierten Podcast über Godzilla und so japanische Monsterfilme. Der heißt König der Podcasts. Findet man alles unter nerdnerdnerd.blogsport.eu. Und Kathi stellt sich jetzt auch nochmal gesondert vor. Genau, hallo. Ich bin die Kathi, die Freundin vom Nerd. Noch habe ich kein eigenes Podcast-Projekt, das läuft aber demnächst an, nennt sich Schläfst du schon? Und wird hoffentlich ziemlich witzig, weil es darum geht, Verschwörungstheorien zurückzuerobern für die Leute, die wenigstens Spaß machen mit Verschwörungstheorien. Ich nehme mit dem Steffen demnächst eine Nullnummer auf und die hört ihr euch am besten an, wenn ihr einen Eindruck davon bekommen wollt. Genau, und ansonsten sind wir beide, da haben wir uns auch kennengelernt, muss man sagen, Teammitglieder in der Geschichtenkapsel. Da podcaste ich jetzt schon ein Weilchen länger, aber das ist wie gesagt nicht mein eigener Podcast, sondern da gehöre ich zu einem großen Team und muss mich um so Sachen wie Schnitt und sowas alles noch nicht kümmern, was ganz schön ist. Genau, und weil wir ja einen Comic-Podcast machen und da geht es eigentlich um Superhelden-Comics, ich habe aber gedacht, wir nehmen uns jetzt mal selber kein Thema weg für heute, sind wir heute Nachmittag tatsächlich spontan mal in den Supermarkt gegangen und haben uns das aktuelle Mickey-Maus-Heft genommen. Das ist Ausgabe 0708 vom 10.02.2017. Das ist die erste Mickey-Maus, die ich mir seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren geholt habe. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich glaube, die letzte habe ich mir mit 9 Jahren oder so gekauft. Das dürfte also so Pi mal Daumen 24 Jahre her sein. 24 Jahre. So alt bin ich ja doch gar nicht. Oh mein Gott. keine Ahnung, also natürlich auch wieder hier mit Extra. Kann man ja sehen, das ist hier der Lügendetektor, wie es vom lieben Butler schon genannt wurde, Lügenpresse. Lügendetektorpresse, Entschuldigung, weil das ist ja eine Zeitung mit Lügendetektor vorne drauf. Und Donald, der irgendwie was in die Luft jagt beim Kochen. Wollen wir das mal abreißen? Ja, komm, wir reißen das mal ab, dann sehen wir das Cover richtig. Hoffentlich. Außerdem wir zerreißen das Cover. Das ist immer passiert. Also mit dem Cover zerreißen ist immer passiert. Man konnte das nie sauber abreißen. Ach, da ist noch so ein Gummizeug dran. Genau. Die Technik hat sich weiterentwickelt, mit der man Sachen auf Zeitschriften draufpappen kann. Sehr, sehr gut geworden. Größtenteils. Ja. Ja doch, es ging aber doch ganz gut. So, möchtest du das Mikrofon mal eben... Ich halte mal eben das Mikrofon. Dann kann ich nämlich das hier mal auspacken. Die Zeug ist jetzt nämlich immer der Steffen bei uns. Da sage ich jetzt gar nichts zu. So, man kriegt das natürlich auch nicht besonders. Halt das Mikrofon noch ein bisschen näher dran, mein Schatz. Danke. Sehr so. Gerne. Man kriegt natürlich die Pappe da nicht runter, das ist immer schon so gewesen. Die Pappe hat sich dann so ein bisschen so. Soll ich dir mal einen scharfen Fingernagelein zum Aufreißen bekommen? Dann halt du mal das Mikrofon wieder. Ja, verdammt. Das bleibt wieder an mir hängen. Ja, das ist der Vorteil, aber wenn man eine Freundin hat, die im Einzelhandel arbeitet und öfter mal so Einschweißsachen von, in meinem Fall Büchern abrupfen muss, man hat immer einen langen Fingernagel, mit dem man Einschweißungen aller Art aufträgt. Okay, jetzt muss man das offensichtlich erstmal auch einschalten. Und jetzt muss man das sagen und den Finger draufhalten, oder wie? Das würde ich vermuten. Aber da passiert gar nichts. Da ist noch Batterien. Nee, Batterien. Die Batterien sind doch da immer drin. Habe ich dann auch ganz oft eingeschaltet. Ja. Okay. Passiert aber gar nichts. Ich muss dir erst was sagen. Vielleicht gucken wir doch mal in die Mickey Mouse selber rein, um zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Hier, warte, natürlich steht auch was schon. Einsetzen der Batterie. Wie, da ist keine Batterie drin. Da ist keine Batterie drin. Schiebung. Ja, dann geht das leider nicht. Dann geht das leider nicht. Lügenpresse! Was ja doch. Die eigentliche Lüge ist, dass da keine Batterien drin sind. Das steht nicht drauf vorne. Da steht nirgends auf dem Heft drauf, dass man da noch Batterien rein muss. Das sieht man erst, wenn man den Lügendetektor aus seiner extra Verpackung rausgepackt hat. Der Papa, die da drunter nämlich war, steht, dass man da Batterien reinmachen muss erst. Das ist eine Schweinerei. Ja, dann müssen wir das nachreichen, das tut uns leid. Ansonsten ist in der Mickey Mouse tatsächlich als allererstes eine Geschichte drin, die ich aus meiner Kindheit kenne, also wirklich aus dem Jahr 1991, nämlich dass Donald Duck und seine Neffen in die Zukunft reisen, weil sie da irgendwie die Gesellschaft retten müssen. Genau, also ich kenne ihn nicht von damals, ich habe sie jetzt gelesen, ich habe dieses Heft sehr gründlich gelesen in Vorbereitung auf heute Abend. Fand die Geschichte aber gar nicht so schlecht und fand es vor allem witzig, dass Dame aus der Zukunft, mit der sie dann in selbige reisen, eine Prinzessin Leia-Frisur hat. Das fand ich süß. War jetzt auch nur wenige Jahre nach Star Wars 3, 6. Ja. 12, keine Ahnung. Irgendwas. Genau. Die Rückkehr der Jedi. Die Rückkehr der Jedis, des Merchandisings. Ja, und dann ist die Lösung hinterher, dass alle Angst vor dem Hund haben, weil keine mehr Hunde kennen. Genau, weil Haustiere in Winzgröße geschrumpft wurden oder gezüchtet wurden, damit sie platzsparender sind. Ja. Platzsparender. Naja, war ganz witzig. Ich kannte die, wie gesagt, aus meiner Kindheit schon. Ist gezeichnet von VK. Ist einer meiner liebsten Zeichner. Ist tatsächlich vor ein paar Jahren verstorben, was ich sehr traurig fand. Hat mit die schönsten Disney-Geschichten gezeichnet. Die nächste Geschichte ist dann, das ist immer auch die gleiche. Dann kommt die Gitti, die ist recht lang, doch. So, und dann kommt die Dagobert Duck-Geschichte. Da möchte er an einer Lotterie teilnehmen und schickt irgendwie Gustav ganz los. Das ist noch die davor, genau. Da ist nämlich so, dass er es ist Winter und seine Hotels sind nicht ausgebucht und er will nach Tibet reisen, um da Hotels billig zu kaufen, weil er meinte, da ist ja auch gerade Winter und da will keiner hin und dann sind die für einen Sportpreis zu haben. Dummerweise findet da aber so ein Eisskulpturenwettbewerb statt, weshalb die Hotels alle restlos ausgebucht sind und die boomt. Und Dagobert reist direkt wieder ab, weil er jetzt auf die Idee gekommen ist, das Ganze auch in Entenhausen zu machen, wo gerade Winter ist. Und sobald er wieder im Büro ist, der zum Schrecken seiner Sekretärin irgendwie organisiert er das halt, dass halt eine noch größere Eisblöcke gebracht werden und so, weil in Tibet irgendwie die größer als 6 Meter sein können, weil sie durch irgendeine Brücke durch müssen oder so. Und er will so ein Riesending halt haben. Und das wird auch geliefert und mit von Künstlern bearbeitet und sieht dann aus wie der Gründer von Entenhausen, glaube ich, ist das. Ja. Emil Erpel. Emil Erpel, genau. Und das geht aber insofern ein bisschen schief, als Dagobert das hat errichten lassen auf dem Abluftschacht über der U-Bahn. Da kommt natürlich warme Luft raus. Mhm. Und deshalb fängt diese Statue so ein bisschen an zu schmilzen und rutscht dann auch weg. Das Ganze steht auf so einem Hang. Und rutscht in einen öffentlichen Park, der gar nicht mehr öffentlich ist, sondern dem Erzfeind von Dagobert gehört, nämlich... McMoneysack heißt der, glaube ich. Genau, McMoneysack. Genau. Ist tatsächlich, wie sonst für die Comics üblich ist, gar nicht mal Klaas Clever. Also McMoneysack ist tatsächlich in den Comics eher selten anzutreffen. Sondern für die Comics war es eigentlich in Europa immer Klaas Clever. Finde ich eine nette Überraschung, weil McMoneysack kennt man dann ja doch eher von den DuckTales aus der Serie. Ja, stimmt, genau. Deswegen kann ich mir DuckTales geguckt, du hast Mickey Mouse gelesen früher. Ach doch. Ja. Ja, witzigerweise erscheinen ja sowieso meistens nur noch Entengeschichten, sowohl in der Mickey Mouse als auch in den lustigen Taschenbüchern. Also das ist ja eigentlich eher ein Donald Duck Heft als ein Mickey Mouse Heft. Auch wenn natürlich Mickey Mouse hier im Rätselcomic auf der nächsten Seite immer noch stattfindet. Hast du es gelöst? Ich habe es gelöst, also denke ich. Ich habe ja die Auflösung nicht nachgeguckt jetzt erstmal. Ein Rätsel darüber, dass jemanden, der im ersten Stock wohnt, vom Küchentisch die Kamera geklaut wurde. Und die Frage ist, wie konnte da jemand hinkommen? Vorm Fenster unten vom Haus finde ich irgendwie so winzige Spuren im Schnee. Es ist immer noch Winter. Mickey und der Polizeimensch, die ermitteln, laufen durch die Gegend und befragen die Nachbarn. Die einen sagen, ja, ich bin gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Der andere, nee, ich habe heute Morgen hier, ich hatte gar keine Zeit. Ich muss das Schnee vom Dach schaufeln, damit es nicht eindrückt. Und einer sagt irgendwie, er hat die ganze Nacht geschlafen oder bis spät tagsüber geschlafen, weil die ganze Nacht den Herr der Kringel geschaut hat. Ach du Scheiße. Ja, genau. Und bei dem sieht man aber hinten, dass der an seinem... Willst du es denn jetzt spoilern? Vielleicht nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, die gilt ja noch bis nächste Woche. Vielleicht kann man die sich noch holen. Ach so, na dann holt sie euch. Dann spoiler ich nicht. Genau. Ich hab's nämlich nicht lösen können. Dann gibt's noch eine schöne Doppelseite mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Weil das Thema ist so ein bisschen Zeitreise auch in dem Heft. Und da gibt es so ein bisschen so Hintergrundinformationen und noch so ein kleines Quiz, ne, wann erschien der erste Film von Zurück in die Zukunft. Vielleicht könnt ihr das auch mal raten, wenn ihr das wisst, schreibt doch mal in den Chat, wann das erste Mal Zurück in die Zukunft der Film lief, in welchem Jahr. Ich warte mal wegen der Verzögerung ein bisschen. Ich würde ja mal sagen, es sind ja drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Na, das wäre ja zu einfach, das weiß man, das hat man hier zu wissen. Wenn man hier zuhört, dann weiß man das. Entschuldigung. Ein Fehler. Ich wusste das nicht. Ohne diese Lösungsvorgaben. Welches wäre es denn? Ah. Das da, das steht auch drunter. So. Also ich sehe noch keine Antwortmöglichkeiten. Also ihr dürft gerne in den Podwiki-Chat. Ja, da, der Nachtzug sagt schon etwas. Ich will es mal noch nicht verraten. So, das richtig ist oder falsch? Ich glaube, da kommt jetzt keine weitere Antwort. Und ansonsten ist die Sendung gleich vorbei, wenn wir noch. Yeah. Aber Klaus Backhaus sagt, der Nachtzug hat immer recht. Und ja, der Nachtzug hat immer recht. Das stimmt tatsächlich. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst einen Nicht-Preis, einen No-Preis. Genau. Den es bei Marvel auch immer gab. Dann gibt es noch eine schöne einseitige Geschichte, wo Donald Duck eins auf den Sack kriegt, weil er irgendwie die falschen Blumen mitbringt. Oder zu wenig Blumen, ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie ist Daisy rotzunglücklich, weil sie kriegt irgendwie anonym von einem Blumenlieferanten einen Riesenstrauß Blumen zum Valentinstag, guckt auf die Karte, denkt erst so, ah, ist sicher von Donald, und der war bestimmt teuer, der Strauß und so, und guckt auf die Karte und sagt, hä, von Dirk? Und dann kommt der Blumenlieferant aber wieder und sagt, oh, sorry, falsche Adresse, irgendwie falsch abgegeben, und nimmt ihr den Blumenstrauß wieder weg. Ja. Ja, und Donald sucht echt eine voll schöne Blume, findet die, und denkt, na, er rupft die einfach irgendwo aus der Wiese. Er ist bestimmt ewig über die Wiese gelaufen, um diese wunderschöne Blume zu finden. Es ist auch so die einzige. Die Leistung ist jetzt auch nicht so groß. Er hat an Daisy gedacht und daran, dass sie Blumen mag, und bringt ihr diese Blume. Na. Und Daisy ist aber halt schon so 180, dass sie ihm erstmal eine runterhaut dafür. Und er versteht halt die Welt nicht, weil... Er hat besser mal so einen großen... Daisy ist ja anspruchsvoll. Manchmal ist sie auch so ein bisschen übersensibel, das sehe ich ja wohl ein. Aber so ein großer Blumenstrauß wäre ja manchmal auch nötig. Ja, aber wenn sie nicht vorher so einen versehentlich zugestellt bekommen hätte, hätte sie sich über die eine Blume auch gefreut. Wenn sie ihm gegenüber eine bessere Einstellung hätte, dann wäre dieser riesige Blumenstrauß vielleicht auch gar nicht nötig. Ja, ist er ja eigentlich auch nicht, aber jetzt hat sie quasi schon mal, weißt du, das ist, als würde ich dir eine Schokoladentorte vorsetzen und sagen, ach nee, hier, komm, nimm Vollkornkeks. Ich mag Vollkornkekse. Mit Schokolade. Aber wir sehen gerade im Chat, ist die Becky gerade da, die Genderbeitrag. Schöne Grüße zurück. Genau, und auch noch schöne Grüße an den Kai, den Glanzwurst, und an die Academy und an Gott und an alle, die das hier möglich gemacht haben. So, weiter geht's in der Mickey Maus. Da ist eine Minnie-Maus-Geschichte, zu meiner großen Überraschung, wo Minnie Maus und Clarabella unterwegs sind auf einem Skitrip. Was passiert da? Hast du das noch im Kopf? Ich habe die nur überflogen. Genau. Also sie sind zum Skifahren da, wollen auch wirklich Skifahren, und kaum kommen sie am Hotel an, sehen sie, dass einer ihrer Lieblingssänger da irgendwie auch gerade ist und ein Konzert gibt, und sie freuen sich drauf und so. Und sie sind spät abends angekommen, oder beziehungsweise abends angekommen, gehen zeitig ins Bett, damit sie nächsten Tag fit sind, aber es hat die ganze Nacht geschneit, und der Hotelbesitzer sagt, oh, bitte nicht Skifahren und nicht laut sein und so, und überhaupt, weil Lawinengefahr und so, und wir wollen hier nicht verschüttet werden und so. Sie sagen, okay, wir sind ganz leise, wir gehen nur hier so ein bisschen ums Haus rum und so. Und dann sehen sie aber von Weitem, dass jemand mit Skien auf den Berg hochgeht. Und der Hotelbesitzer meint, oh mein Gott, das ist eben jener Sänger, Andreas Gondolier, glaube ich, heißt der, oder Gondolier, oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Der geht nämlich jeden Tag auf diesen Berg hoch, um da seine Stimme warm zu singen, ne? So in der kalten Bergluft und weit oben und mit Echo, und hat man nicht gesehen. Und jetzt haben sie natürlich Angst, dass er das wieder macht mit dem Warmsingen und dadurch die Lawine aus ist. Und Clarabella und Minnie sagen, kein Thema, wir hinterher mit den Skiern, wir halten den auf. Und es irgendwie querbeet, ne? Also irgendwie bergauf, bergrunter, versehentlich auf eine Schanze, von der Schanze runtergesprungen und so. Und alles immer mit diesem, wir dürfen auf keinen Fall irgendwie laut sein, sonst lösen wir die Lawine aus. Und dann kommen sie tatsächlich auf dem Absatz vom Gipfel an, wo der Sänger auch gerade ist, und rufen ihm so Ja, rufen nicht, aber wagen so nicht singen, nicht singen, das ist irgendwie mit Lawine und überhaupt und so. Und so, auch schade, ich wollte gerade hier mein Lieblingsstück und bla, das Alpenjodellied singen und Clarabella ganz verzückt, wie sie ist, oh ja, bitte singen Sie das für uns. Und er legt auch prompt los, bevor Minnie irgendwie erklären kann, dass das irgendwie eine blöde Idee ist. Und sie lösen auch direkt die Lawine aus. Ja. Aber es geht gut aus, weil die Lawine am Hotel vorbeigeht und jetzt sind dann nachher alle froh. Also die drei selber, der Sänger und Clarabella und Minnie, müssen auf Schieren gucken, dass sie auf der Lawine bleiben und damit ins Tal rutschen. Und im Hotel sind also alle froh, weil die Lawine ausgelöst wurde, aber das Hotel verschont ist. Also sie haben sie so ausgelöst, dass es dran vorbeigerutscht ist. Dafür ist das kleine Bergdorf nebenan kaputt. Ja, das könnte gut sein, genau. Und als Dank will der Hotelbesitzer oder Skiliftbetreiber oder so dann auch endlos Fahrten an Minnie und Clarabella rausschicken, wo die aber sagen, ach nee, danke, Skifahren wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich sehe gerade eine interessante Frage vom Nachtzug, die können wir auch gleich mal diskutieren. Er fragt nämlich, warum ist Donald untenrum nackt, trägt aber ein Handtuch um die Hüfte, wenn er aus dem Bad steigt? Das ist eine gute Frage, warum eigentlich? Damit es nicht so zieht am Würzel? Ja, weil er ist ja dann auch bei, also er ist doch hier, also auch oft zu sehen, wo es kalt ist und ist aber, da irgendwie. Aber da ist der Bürzel trocken, weißt du, ist so wie mit nassen Haaren. Da machen Frauen sich ja auch diesen Knoten mit dem Handtuch auf dem Kopf und laufen dann durch die Gegend, die tragen sie sonst auch offen. Ja. Das ist halt gegen das kalt durch nass und erkältet sein dann. Blasenentzündung. Ich hoffe, das reicht als Erklärung. Eine bessere hätte ich auch nicht. Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall ganz witzig. Und dann gibt's das All-Time-Favorite-Dings der Mickey Mouse immer Witze, Tipps und Tricks. Oh ja. Und das war früher war das mal witzig. Heute ist das immer noch. Nein, früher war es auch schon nicht witzig. Und die Tricks, die da drin sind, sind auch keine wirklichen Tricks mehr, weil die haben irgendwie alles schon tausendmal gezeigt. Hey, aber hier den einen, den Murmellift-Trick, den haben wir mal gemacht, also nicht ich, aber als ich noch in der Schule war, der Physik-Leistungskurs, da gab es irgendwie ein Schulfest und alle Kurse haben irgendwas gemacht, so als Vorführung. Moment, Becky fragt gerade, Bürzel ist, glaube ich, der Schwanz einer Ente, der Schweif einer Ente. Ja, also das so Hintern, Schwanz. Alles hintenrum. Was bei allem meine Entchen Schwänzchen in die Höhe heißt in der letzten Zeile, das ist der Bürzel eigentlich. Das müsste eigentlich Bürzelchen in die Höhe heißen oder so. Genau, Murmeltrick. Murmeltrick, genau, Murmeltrick. Physik-Leistungskurs, Schulveranstaltung, irgendwie Vorführungen. Und es war total süß, weil da gab es auch diesen Murmeltrick. Also man legt eine Kugel irgendwie in so einen Behälter, schüttet viel feineres Material drauf, Sand oder Salz oder irgendwas und so. Und durch Schütteln wandert die Kugel dann nach oben, wenn die leicht genug ist. Ja. Auch weil sich dann so kleine Lufträume bilden und so. Egal. Erklärung ist egal. Jedenfalls hat das unser Physik-Leistungskurs auch gemacht. Ein bisschen trickier noch. Die haben eine Kugel schon unten drin versteckt gehabt, was natürlich niemand wusste. Okay. Und oben so eine Metallkugel reingelegt. Und der das gemacht hat, das Experiment, hat gesagt, so, und jetzt schüttle ich an der Kiste und dann kann ich eine bunte Kugel aufsteigen lassen statt der Metallkugel. Welche Farbe soll die denn halt haben? Und so überhaupt nicht auffällig schnell rief jemand rot rein, weil der halt eingeweiht war in den Trick und wusste, dass die Kugel unten drin rot war. Die hatten ja nur eine rote Kugel. Und der hat dann noch, bevor die Frage zu Ende war, quasi rot reingerufen in den Raum und die da wurde eine rote. Es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass der eingeweiht war. Aber es war sehr witzig. Wie ist das denn der rausgekommen? Es ist tatsächlich eine rote Kugel nach oben, also die Metallkugel. Nein, also dass der eingeweiht war, wie ist das rausgekommen? Naja, weil er halt auf die Frage so schnell geantwortet hat und auch noch richtig geantwortet hat, dass die Kugel rot sein sollte. Das war. Ja. Waren meine Mitschüler, die mir das dann auch erzählt, glaube ich, im Nachhinein. Aber es war irgendwie so. Also die Frage, welche Farbe war noch nicht fertiggestellt und dann rief er schon rot rein, bevor irgendjemand anders was sagen konnte. Ein bisschen übereuphorisch. Ja, ja, und es war so. Auf jeden Fall muss ich zuerst rot sagen, ehe irgendwer gelb oder blau sagen kann. Da kommt dann danach direkt nochmal so ein Rätselcomic. Also ich finde ja, nochmal zurück zu Witze, Tipps und Tricks. Das war, früher war das wirklich mal cool. Und inzwischen sind das nur noch so witzige Zeichnungen und so ein bisschen nepp. Und auch so dieses, also diese kleinen Cartoons, irgendwie so dieser Krake mit den vielen Handys. Hier, ich habe noch eine Scherzfrage aus der Mickey Maus für euch. Ja, wie nennt man die Grenze eines Taschentuchs? Ja, vielleicht möchte jemand raten im Chat. Warten nochmal so die paar Sekunden, die da vielleicht eine Verzögerung eventuell sein könnte. Grenze eines Taschentuchs. Ja. Geht nochmal so. 5, 4, 3, 2, 1. Der Max Snyder sagt keine Ahnung. Tempolimit. Badum, tiss. Genau. Gut, noch ein Rätsel-Comic, diesmal mit Donald als, ja, der war wirklich flach, nochmal mit Donald als Detektiv in dem Fall. Genau. Und das ist was für uns. Ich habe es auch nicht gelesen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die richtige Lösung habe. Also da geht es darum, dass irgendwie jemand angefahren wurde und ihm das Geld gemopst wurde. Und der ist irgendwie Geldkurier für irgendeinen so einen Mafia-Chef. Und Donald ermittelt und sagt, ja, das müssen wir auf jeden Fall rauskriegen. Wenn wir nichts tun, dann gibt es hier einen Bandenkrieg und das wollen wir nicht. Und dann gehen sie zu den drei Chefs von den drei verfeindeten Banden und fragen die. Und alle haben eine Beule im Auto. Und jeder hat halt eine andere Begründung dafür. Und da war ich mir tatsächlich nicht sicher, was es soll. Okay. Dann haben wir hier noch eine Seite mit irgendwie Tipps für Karneval und noch so ein paar Fanzeichnungen, die ganz witzig sind. Also einmal Dagobert Duck und Gitter Gans, was ganz hübsch gezeichnet ist, und Mickey und Minnie im Raumanzug, die küssen sich. Das hat nicht so viel Effekt, wenn die die Glocke noch drüber haben. Das hilft nicht. Aber anders würden sie doch irgendwie Puff machen. Ja, aber dann ich flieg doch zum Knutschen nicht auf den Mond. Na, du nicht, aber du bist ja auch nicht Mickey Maus. Na, Gott sei Dank. Ja. Dann wären meine Ohren auch größer. Das stimmt. Allerdings. Noch größer. So, jetzt kommt aber die Geschichte mit Gustav Gans. Ja, jetzt kommt die Geschichte mit Gustav Gans, genau. Mal eben kurz zusammenfassen. Zusammenfassung. Das Fähnlein Kieselschweiß in Form von Tick, Trick und Track verkauft Lose. Mit Gewinnausschüttung dann, je mehr Leute Lose kaufen, desto höher der potenzielle Gewinn, und sie behalten natürlich einen Teil für sich ein, weil sie irgendwie ein neues Clubhaus brauchen oder so. Und sie gehen natürlich auch zu Onkel Dagobert, und der sagt natürlich, also irgendwie rentiert sich das ja nicht, also und so, rechnet sich nicht, nee, sehe ich gar nicht ein. Und sein Geldspeicher ist aber allerdings irgendwie bedenklich leer, also der füllt sich nicht mehr so schnell, wie er das gerne hätte. Und er kommt auf die geniale Idee, Donald dafür zu bezahlen, dass er ganz viele Lose kauft. Und Gustav Gans auch, in der Hoffnung, dass Gustav Gans das gewinnerlos kauft. Also, weil es ist ja Gustav Gans. Und Donald halt so die anderen irgendwie, damit so die ganzen Nieten bei Donald landen, als Pechvogel. Und das Blöde ist aber, dass Gustav Gans das schon geradezu als Arbeit, sozusagen als bezahlte Arbeit empfindet, dieses Los zu kaufen, dass Onkel Dagobert ihm dann wieder abkauft, weil er hat ja auch von Onkel Dagobert das Geld. Ich habe gerade im Chat auch die Bemerkung gesagt, Mr. L, das Tick-Trick-Kontrakten, Schneeballsystem betreiben. Und so wirkt es ja tatsächlich ein bisschen, ne? Ein klein wenig, ja. Also ich kenne die Pfadfinder, die Kekse verkaufen für Geld in der Lose, fand ich eher selten, aber okay. Ja. Also für so eine Tombola vielleicht, aber die ist dann für einen guten Zweck und nicht für sie selbst, ne? Ja, genau. Genau. Meistens schon, ja. Ja. Genau. Und das geht halt schief, weil Gustav Gans sagt, arbeiten macht er nicht. Auch nicht bezahlt arbeiten. Und legt sich irgendwie unterm Baum zum Ausruhen, und da wird er ausfindig gemacht von irgendwie Reisebüroleuten, die ihm eine Reise schenken, und er vergisst dieses Loslaufen und fährt weg, und Dagobert wird panisch und setzt Privatdetektive an, und damit alle ihn wiederfinden, weil er nicht genau weiß, wo Gustav Gans hin ist. Und vor Ablauf der Frist kommt Gustav Gans aber tatsächlich wieder, weil ihm der Sand irgendwie zu grobkörnig war auf diesem Inselparadies da, wo er war, und fischt tatsächlich aus dem Mülleimer ein Los, also auch noch das Gewinnerlos ist. Wie üblich für Gustav. Wie üblich für Gustav. Und Dagobert freut sich erst total, und nachher kommen Tick, Trick und Track zu ihm an und sagen, es muss ja jetzt aber super für dich sein, weil du hast doch gewonnen. Naja, aber die Suche nach Gustav Gans war so teuer, dass es irgendwie nicht gelohnt hat mit dem Gewinn, so richtig. Ja, und dann ist das Heft eigentlich auch schon zu Ende, kommen auch so ein paar Witze. Soll ich noch einen vorlesen nach dem Brüller eben? Wenn ihr jetzt alle Ja schreit, lese ich noch einen vor. Brüller, ja! Ja, okay, komm, hier ist noch ein Witz vor. Ein Malerlehrling soll auf einer Straße den Mittelstreifen aufbringen. Am ersten Tag malt er 3 Kilometer, am zweiten Tag ein Kilometer, am dritten Tag malt er nur noch 300 Meter. Fragt ihn sein Chef, warum lässt du so nach? Lehrling, tja, der Weg zum Farbtopf wird immer länger. Das ist schon fast armselig. Ja. Ja, gut. Das soll dann auch zu Mickey Maus gewesen sein. Da ist noch ein Päckchen mit Pokémon-Karten drin, habe ich festgestellt. Wollen wir auch noch die Pokémon-Karten auspacken? Wir packen auch noch die Pokémon-Karten aus. Und auch da kriegt man natürlich das Papier nicht mehr lose. Hältst du mal fest, dann packe ich es aus. Ja. Nämlich 3 Karten zu Sonne und Mond. Den 9 Karten. Gedünst. Ich habe eine ganze Zeit lang tatsächlich mal aktiv Pokémon TCG gespielt. Macht eigentlich sogar ziemlich viel Spaß. Bin auch lokaler Meister geworden. Bin Pokémon-Meister, yeah. Beeindruckend. Ich habe auch damals schon die Tüten nicht aufgekriegt. Sollen wir das nochmal mit dem tauschen? Nein, ich bin schon groß, ich kann das. Ich finde das übrigens wirklich, dass da vorne irgendwie ab 6 oder ab 8 drauf ist. Ja, und dann kriegt man den Scheiß. Ach, guck mal, die haben das, was... Nee, das ist gar nicht wahr. Ah, so muss man das machen. Ah. So. 17. Ja, da waren jetzt 3 random Karten drin. Einmal Cosmog, das kennt man aus dem aktuellen Pokémon-Spiel, weil das geht immer nicht in seine Tasche. Und es war noch ein Yorkleff drin und ein Wingull und eine Werbung. Das war jetzt nicht der Rede wert. Alles irgendwelche Common-Karten. Ich hätte jetzt eigentlich gerechnet, dass ich noch irgendwie eine noch eine Holo-Karte kriege. So eine voll seltene, so eine voll. Ja, Holo. Es war auch das letzte Heft im Laden. Es hätte jetzt eigentlich alles an Bonus drin sein müssen. Wir hätten auch bis eine Lügendetektorgerät mit Batterien drin erwischen müssen. Obwohl eigentlich da grundsätzlich keine drin sind. Ja, aber komm. Wir sind schon fertig. Wir sind auch gleich schon durch mit der Zeit. Gleich schon durch, ja. Machen wir noch unser Announcement fürs Schreibwochenende nächste Woche? Das können wir gerne machen, genau. Das Announcement, nämlich die Geschichtenkapsel, die ich vorhin schon in der Vorstellungsrunde erwähnt habe, macht am kommenden Wochenende ein Schreibwochenende. Dazu sind ganz viele Leute herzlich eingeladen, und zwar im Prinzip jeder, der Lust hat. Das geht Freitagabend los. Ich weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit, 18, 19 Uhr. Der Kai liest mit, der kann uns bestimmt die Informationen hier so in den Chat reinhacken. Genau. Es gibt eine Anmeldemöglichkeit, die ist auf dem Blog von der Geschichtenkapsel verlinkt. Da könnt ihr euch eintragen und dann einfach wild mitschreiben. Wir werden zwischendurch kleine, Telefonkonferenzen, Skype-Konferenzen und so machen. Mitschnitte davon werden später auch auf der Geschichtenkapsel veröffentlicht werden als Kapseln. Und vielleicht entstehen ja auch richtig, richtig coole Texte, Geschichten etc. pp. Dabei, der Steffen und ich werden auch dabei sein. Auf jeden Fall. Wir haben zwar noch keine Ahnung, was wir schreiben werden, aber das macht nichts. Die Themen sind übrigens offen. Also wir haben gesagt, wir machen keine Themenvorgabe für das Wochenende. Es ist also jetzt nicht so, dass ihr sagt, boah, Krimi, mir fällt nie ein Krimi ein. Ihr könnt eine Liebesgeschichte schreiben, was völlig abgespaced ist, ein Gedicht, was auch immer. Und wir werden zwischendurch immer so ein bisschen uns auch gegenseitig Feedback geben, glaube ich, ist geplant in den Runden und so. Das wird echt schön. Genau. Und super hier. Die Becky und der Kai machen super Werbung im Chat. Guckt da mal rein, da ist ein Link dabei. Becky sagt, sie hat auch noch keine Ahnung, was sie schreiben wird. Das wird ja super. Lauter ahnungslose Geschichten. Die besten Sachen entstehen sowieso immer spontan. Und besten Ideen vermutlich sowieso immer auf dem Klo. Also irgendwas wird da bestimmt bei euch auch rauskommen. Ja, denke ich auch. Und das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ihr lernt uns kennen. Es ist bestimmt auch spaßig, meistens. Geschichtenkapsel ist immer sehr viel Spaß, ja. Ja, ja. Wir sind sehr lustige Menschen eigentlich und sehr freundlich. Wir sind immer sehr freundlich. Sehen sehr gut aus. Oder so. Wir sehen alle gut aus. Wir sehen alle gut aus. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt ist natürlich jetzt blöd. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich guck gerade mal irgendwie. Eigentlich nicht. Nee, dadurch, dass der Lügendetektor ja kaputt war, Der war einfach funktionell kaputt. Tut mir leid. Ja. Funktionell kaputt. Also wenn da keine Batterie. Früher waren da mal so wenigstens so Knopfzellen drin. Dann die konnte man auch nicht austauschen, das heißt, wenn die leer waren, hat man das weggeschmissen. So, jetzt haben wir hier gerade unser Trottel. Das heißt, wir müssen auch gleich zum Ende kommen. Ich möchte euch nochmal eben die Kontaktinformationen für den Nerd Nerd Nerd Podcast durchgeben. Ihr findet den Podcast unter nerdnerdnerd.blogsport.eu. Twitter-Account ist nnn-podcast auf Twitter, genau. Auf Facebook sind wir auch unter nerdnerdnerd Podcast, RSS-Feed und alles Mögliche haben wir entsprechend auch. Ja, und das war's dann auch. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank an euch beiden. Hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und weil es so schön ist, spiele ich natürlich nochmal gerne euer Intro als Outro, weil könnt ihr ja demnächst beim Raucherbalkon bei Jamba als Klingelton runterladen. Vielen Dank an Nerd, Nerd, Nerd. Dankeschön. Die Talentschmiede.